Also die Suchmaschine der Zukunft sollte mir Antworten bringen, die ich nirgendwo anders finden kann. Die Suchmaschine der Zukunft sollte die Antwort 42 interpretieren können. Also ich finde, Suchmaschinen sollten so sein wie Frauen, sympathisch, selbstbewusst und kommunikativ. Stimmen von der Lern- und Informationsmesse LearnTech 2009 in Karlsruhe. Suchmaschinen sind hier immer ein heiß diskutiertes Thema. Und fast jeder auf dem LearnTech-Kongress und der Messe hat seine ganz eigenen Vorstellungen davon, wie eine Suchmaschine zukünftig funktionieren könnte. Vor allem eines sollte sie sein, besser als die jetzigen. Für Eric Zeng, einen der Chefentwickler der Firma Google, liegt die Erfüllung dieses Wunsches bereits vor unseren Fingerspitzen. Zeng war maßgeblich an der Entwicklung des G1, des neuen Google-Mobiltelefons, beteiligt und möchte nun den Begriff Suchmaschine völlig neu denken. Für ihn ist die zukünftige Suchmaschine ein kleines mobiles Navigationsinstrument mit der logischen Repräsentation von Weltwissen. Die Suchmaschine als virtuelles Portal in die reale Welt. Doch was ist die reale Welt? Die Suchmaschinen der Zukunft, eine Sendung von Joscha Remus. San Francisco. Über der Bucht hat jemand die Sonne als sattgelbe Glühbirne an den Himmel geschraubt. Fischerboote gleiten zur Anlegestelle. Seit es dem Nebelschleier unter der Golden Gate Bridge entkommen ist, zieht ein Kreuzfahrtschiff eine gerade weiße Linie ins ruhige Pazifikwasser. California Red steht heute unten am Pier 39. Er spielt die Saiten seiner Gitarre immer mit einem weißen Plastiklöffel. Daran erkennt man California Red. Ein Plektrum mache auch keinen besseren Sound und sei viel zu teuer, sagt er. Wer möchte, findet California Red in Sichtweite der Golden Gate Bridge, ab und an in der Jefferson Street, meistens aber dort, wo es die meisten Touristen hinzieht, an das Drehkarussell der Cable Car. In den Suchmaschinen der Welt findet man California Red nicht. Noch nicht. Sie sollte lernfähig sein, sie sollte mit mir wachsen, mit meinen Erfahrungen, Kompetenzen, mit meinem Wissen. Das sollte sie alles aufnehmen können und sich mit mir weiterentwickeln, also dynamisch sein. Wachsen, sich mit mir weiter zu bewegen, weiter zu entwickeln und dementsprechend auch immer intelligentere, passendere Antworten zu geben. Die Suchmaschine der Zukunft sollte auf jeden Fall mehr als die 20% bieten, die Google derzeit vom Internet indexiert. Die Suchmaschine der Zukunft sollte vielleicht weniger Ergebnisse liefern als Google, dafür relevantere. Google. Immer wieder Google. Wenn es um Suchmaschinen geht, fällt es den meisten Menschen schwer, Sätze zu bilden, in denen der Name der kalifornischen Firma nicht vorkommt. Auf dem betriebseigenen Google Campus in Mountain View hat das Wort Google bereits seine eigene Sprachform entwickelt, Googly. Schwer, hier etwas zu finden, das sich nicht als Googly bezeichnen ließe. Googly? Googly? Ah, hier steht was, unter Leo. Googly Eyes heißt so viel wie Kulleraugen, Glotzaugen. Im eigenen Google-Restaurant essen entspannte Mitarbeiter Organic Food unter leuchtenden grün-blau-rot-gelben Sonnenschirmen. In vielen Gebäuden stehen Billardtische mit schallschluckendem Dickfilz auf den Fluren. Man sieht Zelte als Raumteiler. Kunterbunte Ideencluster auf flurlangen Pinnwänden. Man sieht Chinesen beim Schachspiel und draußen einige Inder, die entspannt zum Hybridwagen schlendern, der seinen Solarstrom per Elektro-Plug-in bezieht. Alles echt googly. So, let me actually show you, instead of having you read about it. Was man hier sieht, ist Google Maps. Und ich werde jetzt Street View einschalten. Ich war dieses Wochenende in Boston und wie man hier sehen kann, habe ich nun Street View für Boston eingeschaltet und tippe nun auf den Bildschirm hier. Genauso wie man es in Street View auf dem Desktop-Computer sieht, können wir jetzt Straßenansichten der Welt zur Verfügung stellen. Wirklich. Ich berühre das Gerät und innerhalb einer Sekunde kommt ein Bild auf den Bildschirm, das Ihnen genau zeigt, wo Sie gerade stehen und was Sie gerade betrachten. what you would be looking at, were you actually standing there. Eric Zeng, Sohn chinesischer Einwanderer und Chefingenieur der Android-Software für das Google Phone G1, sitzt in einem sogenannten Denkzelt im Google-Gebäude C2. Mit googly eyes, mit Argusaugen, achtet er darauf, dass man auch alles sieht, was er einem zeigen möchte. So sieht eine 360-Grad-Ansicht aus. Ich bewege meinen Finger ein wenig, und zwar so, und die Welt dreht sich um mich herum. Ich kann mir unten den Boden betrachten und oben den Himmel. Die ganze Welt gehorcht meinen Fingerspitzen. Aber nun kommt etwas noch viel aufregenderes. Wenn man auf diesen Menüpunkt namens Compass Mode drückt, kannst du das Gerät um dich schwenken, so als ob du wirklich in der angezeigten Straße ständest. Du kannst dir den Himmel betrachten, die Autos auf der Straße, und es sieht wirklich so aus, als ob du dort stehen würdest. Dieses mobile Phone wird zu deinem virtuellen Portal in die wirkliche Welt. Das ist erweiterte Realität. Richtet man die Kamera auf Gebäude, kann man auf dem Bildschirm zum Beispiel Tags oder Textblasen sehen, die sich über das Bild legen. Sagen wir mal, du gehst die Champs-Élysées in Paris hinunter und richtest dein Telefon auf den Triumphbogen. So könnte dir eine Sprechblase sagen, das sind die Champs-Élysées, wann sie errichtet wurden, wann die Besuchszeiten sind und was es kostet, hinaufzusteigen. Eric Zeng dreht das Gerät nach rechts und es rücken genau die Häuser, Kirchen und Straßen auf den kleinen Bildschirm, die auch in der Wirklichkeit rechts liegen würden. Auf Wunsch leuchten Informationsblasen über Denkmälern, Restaurants und Parkplätzen auf. Es erscheinen Links zu Wikipedia. Auf Bestellung gibt es Zusatzwissen zu Mittagsmenüs oder Öffnungszeiten. Second Life einmal völlig anders. Für Eric Zeng ist das G1-Handy mit der Open-Source-Software namens Android nichts anderes als eine erweiterte Suchmaschine. Ein interaktives Gerät für die Jackentasche, das einem überall auf der Welt alles erklärt und zeigt, was man sehen und wissen möchte. Hier kommen die Puzzlestücke der Google-Welt zusammen. Mobile Suchmaschine trifft auf GPS, Google Maps, Google World und Google Ocean. Der Vermessung der Welt folgt die Verortung und die Verknüpfung der Welt. Die Suchmaschine wird zum virtuellen Portal in die greifbare Realität. Allerdings muss man dazu die reale Welt, ihre Bilder und Geräusche, erst einmal zeitaufwendig in dieses Gerät aufnehmen. Also abbilden, abfotografieren, abfilmen, abschreiben und abscannen. Another great example that we have today, there's actually I think two or three apps already that do Das Barcode Scanning ist eine sehr leistungsstarke Anwendung. Man geht in irgendeinen Laden, nimmt das Bild eines Barcodes und in 0, nichts ist das Handy in der Lage, im Internet Preise zu vergleichen, Produktbewertungen und Kommentare von Nutzern anzuzeigen. Vor einem Monat war ich in einem Laden und schaute mir den Wein dort an. Und ich weiß nicht sehr viel über Wein, außer dass ich ihn sehr gerne trinke. Also scanne ich den Barcode eines Weines und sofort bekomme ich Geschmacksbewertungen, kann sehen, aha, das ist ein guter Wein. Doch ich sehe auch, dass ich den Wein etwas weiter unten an der Straße einige Dollar billiger bekomme. Nicht nur in Kalifornien werden zukünftige mobile Suchmaschinen wohl vor allem auch zu Navigationsinstrumenten durch Warenwelten werden. Der Firma Google kommt das sicherlich gelegen. Eric Zeng versucht sich in einem gewagten Vergleich. Bei zukünftigen Suchmaschinen würde sich die Welt um den Betrachter drehen. Der User würde zu seinem eigenen Sonnensystem und das mobile Gerät zu seinem virtuellen Portal in die wirkliche Welt. Und die wirkliche Welt, das ist für Google und Eric Zeng vor allem eine Welt, in der eine anständige gestandene Suchmaschine auch in der Lage sein muss, mittels Street View und Kompassfunktion eine freie Parklücke zu finden. Zwei Zauberworte des Findens heißen in Zukunft positionsbezogene Suche und Objekterkennung. Längst arbeitet Google ebenso wie die Bilddienstleister Panoramio und Flickr daran, wie man aus dem riesigen Fundus der Bilddatenbanken Algorithmen errechnen kann, die darauf schließen lassen, wo auf der Welt das entsprechende Foto entstanden sein könnte. Heute gibt man noch ein Schlagwort in die Suchmaschine ein und bekommt Antwortlisten, in denen dieses Schlagwort auftaucht. In Zukunft werden die Schlagwörter mit der Position in der realen Welt verrechnet und man erhält Antworten oder zusätzliche Informationen, die auf die aktuelle Position, den Standort bezogen sind. Ich versuche auf jeden Fall, meine Recherchen so zu machen, dass ich nicht auf Google angewiesen bin. Google ist fast perfekt. Aber weil es so sehr davon abhängig ist, wie viele Links auf die Seiten hinweisen, bringt es natürlich nicht genau die Ergebnisse, die du willst. Es zeigt dir eher das, was jedermann will. Wenn es für Suchmaschinen möglich wäre, etwas mehr über dich zu lernen, könnten sie vielleicht sehr geheimnisvolle Dinge entdecken. Dinge, die nur dich interessieren. Und das wäre natürlich besser. Denn oft suche ich nicht in derselben Art, wie andere Menschen dies tun. Und ich möchte nicht dasselbe sehen, was sie sehen. Andrew Sean Greer, von der Kritik verwöhnter Bestseller-Autor aus San Francisco. John Updike nannte ihn einmal den neuen Nabokov, später auch den neuen Proust. Auf der Suche nach verlorener Recherchezeit schlagen zwei Suchmaschinenherzen in des Schriftstellers Brust. Einerseits träumt Andrew Sean Greer von personalisierten Suchmaschinen, wünscht sich aber dann andererseits auch gerne eine starke Wikipedia-ähnliche Gemeinschaft herbei, die Google Konkurrenz machen könnte. Well, that would be ideal if it wasn't Google doing it. Das wäre wunderbar, wenn es nicht die Firma Google wäre, die daraus einen Profit zieht, sondern wenn jeder an einer Suchmaschine beteiligt sein könnte, sich Menschen dazu zusammentun würden. Ich liebe diese Wiki-Idee. Das wäre wesentlich natürlicher und nützlicher. So etwas würde ich gerne sehen. Auch in Deutschland findet die Idee, dem Quasi-Monopolisten Google und den beiden anderen Großen, nämlich MSN Search von Microsoft und Yahoo, einen werbefreien Wikipedia-ähnlichen Suchmaschinenkonkurrenten entgegenzustellen, immer mehr Zuspruch. Denn die drei amerikanischen Unternehmen haben auf dem Suchmaschinenmarkt mittlerweile einen Marktanteil von 98%. Professor Wolfgang Sander Beuermann vom Suchmaschinenlabor in Hannover nennt die Philosophie, die für ein alternatives Netz von Suchmaschinen steht. Wikipediaisierung der Suchmaschinen. Hannover. Im Suchmaschinenlabor von Professor Sander Beuermann geht es ruhig und entspannt zu. Während man bei Google keinen Blick hinter die Kulissen werfen darf und selbst das Fotografieren der Speisekarte verboten ist, man also im Denkzelt von Eric Zeng nur die wunderbare Welt der Suchmaschinententakel, der mobilen Endgeräte vorgeführt bekommt, kann man in Hannover gerne auch einmal einen Blick hinter die Kulissen der Rechner werfen. Sprich, in den Bauch der Suchmaschinenwelt, die Katakomben der geräuschvollen Server der Meta-Suchmaschine MetaGer hinabtauchen. Was sich anhört wie 100 nebeneinander föhnende Haartrockner, sind in Wirklichkeit Server. Ein ganzer Raum voller Server. Die Menschen, die hier arbeiten, können einem leid tun. Nein, da arbeitet eigentlich kaum jemand. Üblicherweise arbeitet man von den Büroräumen aus an den Rechnern unten. Und nur wenn was ganz fürchterlich schief geht, dann muss man mal runtergehen in den Maschinenraum und da vor Ort irgendwas machen. Aber das ist selten Ausnahmen. In dem Krach kann man nicht arbeiten. Also ich könnte es nicht. Derjenige, der da am häufigsten arbeitet, der hat Ohrstöpsel während der Arbeit drin. Was die Zukunft der Suchmaschinen anbelangt, richtet Professor Sander Beuermann sein Augenmerk weniger auf die neuen technischen Eigenschaften, als vielmehr auf die Frage, wie man dem Google-Imperium, der bekanntesten Marke der Welt, die immer mehr Dienste in ihrem Umfeld etabliert, die immer mehr Nutzer anzieht, wie man dieser Marktmacht wirklich Paroli bieten kann. Ähnlich wie bei Wikipedia müssten eine Vielzahl von Spezialisten ihre eigenen Suchmaschinen verknüpfen. Der Haken dabei, wer eine eigene Suchmaschine betreiben möchte, muss monatlich mit 200 bis 300 Euro an Serverkosten rechnen. Wikipedia hingegen kostet nichts. Öffentlich-rechtlich ist ein Denkmodell, was sicherlich auch nicht Weisheit letzter Schluss ist. Wenn man das quasi Monopol durch ein öffentlich-rechtliches Monopol ersetzt, sehe ich da keinen Fortschritt. Nein, ein Alternativmodell ist es, sehr viele Spezialsuchmaschinen zu schaffen, die auf ihrem jeweiligen Spezialgebiet besser sind als alle anderen, weil sie von Spezialisten gemacht sind für dieses Fachgebiet. Und von diesen Spezialgebieten möglichst viele zu schaffen, Tausende, auf so vielen Kategorien, in die man das Wissen der Welt einteilen kann. Ein Weg, die vielen kleinen, speziellen Suchmaschinen unter einen Hut zu bringen, sieht Sander Beuermann in der hauseigenen Meta-Suchmaschine MetaGer 2, die zu dem Suchbegriff bedeutungsmäßig ähnliche Begriffe assoziieren kann. Doch auch eine andere Technologie könnte die Verknüpfung der Suchmaschinen übernehmen, das Projekt Nudge. Also die Initiativen gibt es ja. Es gibt ja solch kleine Spezialsuchmaschinchen, die wir auch im MetaGer-Umfeld hier betreiben, die sicherlich besser sind als alle anderen auf diesem Spezialgebiet. Bloß das sind, bei uns hier im Hause sind es vielleicht 10, 20 und ich kenne noch 10, 20, 30, vielleicht 100 weitere. Das ist nett, aber das kann nie eine ernsthafte Konkurrenz werden. Damit das im großen Maßstab expandiert oder förmlich explodiert, dazu braucht es Startkapital. Wenn das in die Größenordnung von Zehntausenden kommt, dann wird's ernst. Also die Suchmaschine der Zukunft sollte mir Antworten bringen, die ich nirgendwo anders finden kann. Also die Suchmaschine der Zukunft, die sollte eigentlich alle Sinne ansprechen. Ja, am besten auch Düfte bringen und Klänge, Musik, Bilder, alles auf einmal. Mit den Düften werden Suchmaschinen sicherlich noch lange ihre Schwierigkeiten haben. Was den ersten Wunsch angeht, könnte es allerdings bald eine Sensation geben. Die Suchmaschine Wolfram Alpha des englischen Physikers Stephen Wolfram verspricht demnächst direkte Antworten auf eingegebene Fragen. Auf die Frage, wie ist der jetzige Abstand der Erde zur Sonne, versucht sich der Platzhirsch Google derzeit noch mit der Gegenfrage, meinten Sie, wie ist der jetzige Zustand der Erde zur Sonne? Die Suchmaschine Wolfram Alpha, so der Betreiber, liefert keine Durchschnittswerte oder Listenseiten, sondern rechnet den Abstand direkt selber aus. Jochen Robes, der Betreiber des Weiterbildungsblogs, hinterfragt, was die Suchmaschinen der Zukunft betrifft, völlig andere Welten, nämlich die der Interaktion zwischen Suchmaschine und Suchendem. Der daraus entstehenden Problematik ist sich Robes durchaus bewusst. Das Einfachste ist natürlich jetzt mit Sprache anzufangen, Sprache und Texten. Das ist so, wie wir Suchmaschinen kennen, aber das könnte ja darüber hinausgehen. Also das könnte mit Sprache, Akustik weitergehen, das könnte aber auch in Richtung Sensorik gehen, dass ich in irgendeiner Form, ich berühre ja heute schon die Maus an vielen Stellen, um den Computer vorzubewegen, dass auch da vielleicht Input reinkommt in eine Suchmaschine über meine Gefühlslagen, über meine Befindlichkeiten. Und auch das in irgendeiner Form auf die Qualität der Antworten Einfluss hat. Neuseeland. Schwüle liegt an diesem Sommertag über Tauranga. Die Stämme der Maori tanzen auf der inoffiziellen, alle zwei Jahre stattfindenden Kriegstanz-Weltmeisterschaft tapfer gegen die Luftfeuchtigkeit an. Küren ihre Meister im Kapa Haka. Rund um die Waikato-Universität in Hamilton zirpten die Zikaden dieses Jahr besonders laut. Der Suchmaschinenforscher Professor Ian Witten schaut von einer Terrasse hinab auf den palmenbewachsenen Campus. Die Schilder seiner Fakultät sind auch in der Maori-Sprache beschriftet. Und wer möchte, kann an der Waikato-Universität in Neuseeland in einem Fernlehrgang die technischen Fachbegriffe der Maoris erlernen. And the Maori word for computer is rorohiko. Das Maori-Wort für Computer ist rorohiko. Die einfache Übersetzung für roro lautet Gehirn und die einfache Übersetzung für hiko bedeutet Elektrizität. Ian Witten lebt in einer paradiesischen Umgebung. Die Stadt Hamilton ist als Gartenstadt berühmt. Ähnlich wie Wolfgang Sander Beuermann wünscht sich auch Witten eine Zukunft der Suchmaschinen in einem unabhängigen Netzwerk. Er gilt als Begründer der Open-Source-Software Greenstone Digital Library und hat ein Buch mit dem aussagekräftigen Titel Webdrachen in der Innenwelt des Mythos der Suchmaschinentechnologie geschrieben. Und er hätte wahrscheinlich keine Mühe, an einer Spezialsuchmaschine mitzuarbeiten, die das Thema Lachen als Schwerpunkt hat. Ich habe ein Buch geschrieben und die Suchmaschinen darin Webdrachen genannt. Ich wollte nicht unentwegt über Google sprechen, so habe ich sie Drachen genannt. Drachen sind kraftvoll und mysteriös. Und sie haben eine moralische Mehrdeutigkeit. In der westlichen Gesellschaft, Geschichte und Literatur gelten Drachen als bösartig. Im Osten hingegen sind Drachen wundervoll, kraftvoll und gut. Das gilt auch für die Suchmaschinen. Sie sind sehr kraftvoll, haben aber diese Zweideutigkeit. Wir gebrauchen sie jeden Tag und fragen uns dennoch, ob das gut ist. On the other hand, we kind of wonder whether we should. That's why I use the term dragon. In Google, we have sort of this single global oracle. Mit Google haben wir dieses alleinstehende globale Orakel, das keine sozialen Strukturen in Betracht zieht, sondern sogar versucht, uns seine eigenen sozialen Strukturen aufzudrängen, indem es seine universellen Entscheidungen in Bezug auf Suchmaschinen fällt und uns weismachen will, was gut und was schlecht ist. Ian Witten macht sich Gedanken um die Auswirkungen der üblichen eindimensionalen Suche, die dazu führt, dass Suchmaschinen ganz ihrem algorithmischen Grundmuster folgen und populistisch handeln. Also die eingehenden Links auf einer Webseite auswerten, um danach die Top 10 der Suchliste allein nach der Popularität zu berechnen. Professor Witten möchte mit dieser Art des Finde-Populismus nichts zu tun haben. Er macht sich für unabhängige Suchmaschinen stark. Und dann empfiehlt er seinen Kollegen Professor Mark Billinghurst aus Christchurch. Es gebe dort auf der Südinsel Neuseelands das beste und kreativste Laboratorium der südlichen Hemisphäre. Was man dort erforsche? Augmented Reality, die computergestützte Erweiterung unserer Realität. Auch gehe es um solche Dinge wie interaktive Hologramme und dreidimensionales Suchen. Die 700 Kilometer weite Reise nach Süden würde sich lohnen, meint Witten. Sehr teure GPS-Geräte, die haben eine Genauigkeit von unter einem Meter, die brauchen aber schon eine spezielle Infrastruktur. Bei Augmented Reality reden wir allerdings von Genauigkeiten von unter einem Zentimeter. Also da ist schon ein extremer Unterschied in der Genauigkeit. Wenn ich jetzt sagen kann, das Geschäft ist ungefähr hier in den nächsten 5 bis 10 Metern, dann kann ich natürlich auch nur die Augmentierung sehr ungenau vornehmen. Wenn ich aber weiß, ich bin wirklich im Zentimeter, im Subzentimeterbereich die Position bestimmen kann, kann ich natürlich eine Überlagerung sehr viel genauer machen. Der deutsche Austauschstudent Tobias Langlotz erklärt, warum das, was Eric Zeng bei Google als Augmented Reality bezeichnete, eigentlich nicht erweiterte Realität genannt werden darf. Eine wirkliche, positionsbezogene Suche in der dritten Dimension, eine genaue Objekterkennung also, findet für die Wissenschaftler nämlich im Millimeterbereich statt. Auch ein anderes Kriterium der erweiterten Realität trifft auf das G1 von Google nicht zu. Das HIT Lab in Christchurch. HIT steht für Human Interface Technology. Wörtlich übersetzt heißt das Mensch-Schnittstellentechnologie. Gemeint ist die Mensch-Maschine-Schnittstelle. Gedanken über die Suchmaschine der Zukunft sind hier unweigerlich mit dem Verschmelzen von virtueller und wirklicher Welt verbunden. In einem angrenzenden Labor lassen Blaulichtlaser die dreidimensionale Bergwelt Neuseelands im Raum schweben. Auf Wunsch fliegt der Besucher in rasanter Fahrt am Vulkangletscher des Mount Cook vorbei oder schwebt in selbstgewählten 50 Metern Höhe durch abgelegene Schluchten. Der Sinn der Übung? Falls sich Wanderer oder Bergsteiger verirren, können sie sich in Zukunft dank GPS und eines kleinen Projektionskastens virtuell die Berglandschaft als Hologramm von oben ansehen und dieses Hologramm auf Wunsch vergrößern. Sich also von ihrem Standpunkt aus gleichsam virtuell in die Lüfte erheben, um sich von oben einen Überblick zu verschaffen. Und das ist die nächste Generation der Suchmaschinen. Die jetzigen sind ganz gut im Durchsuchen von Texten, um textbezogene Stellen oder solche mit einem Etikett, einem Tag, zu finden. Aber sie sind nicht so gut darin, Inhalte zu verstehen, die keine Markierungen haben. 3-dimensionale Suche funktioniert genauso. Du bist ein 3D-Künstler und suchst nach einem 3-dimensionalen Hund als Modell. Heutzutage hast du vielleicht Glück, wenn du bei der Suche zufällig einen solchen 3-dimensionalen Hund im Computer findest. Was du aber benötigst, ist ein 3-dimensionaler Entwurf, den du einer Suchmaschine anbietest und sie bittest, nach etwas Ähnlichem zu suchen. Das ist eine Definition für die 3-dimensionale Suche. Die 3-dimensionale Suche. Wieder so ein kleines Wunder, welches Professor Mark Billinghurst so nüchtern erklärt, als handle es sich um einen einfachen Dreisatz. Wer zukünftig das 2-dimensionale Foto einer phönizischen Vase in eine Suchmaschine einspeist, kann sich durchaus mittels Lasern eine 3-dimensionale Kopie in die Luft projizieren oder sich die Vase gleich 3-dimensional gießen lassen. Über eine andere neue Technologie, das Natural Feature Tracking, möchte man im HIT Lab in Neuseeland nur ungern zu viel erzählen. Auch Fotos dürfen keine gemacht werden. Die Forschung in Christchurch liegt hier wohl weltweit vorne. Doch dann gewährt Tobias Langlotz zumindest einen kurzen Einblick in die neue Technologie. Es ist relativ schwierig und deutlich schwieriger zu berechnen. Und wir sind die allerersten, die das eigentlich auf dem Mobiltelefon zum Laufen gebracht haben. Das ist jetzt ein Luftbild von Wien, was wir hier sehen. Und wir haben das nicht weiter berechnet, das ist ein ganz normales Luftbild von Wien. Ich glaube, Stephansdom in Wien. Und wenn wir jetzt also unser Handy da drüber halten, sehen wir richtig ein dreidimensionales Abbild der Kirche, was genau an der Stelle ist, wo in dem Luftbild die Kirche ist. Und wir können uns richtig um die Kirche drumherum drehen, können sie von allen Seiten anschauen. Wir haben also das Gefühl, dass sie richtig dreidimensional aus dem Bild rauskommt, dass, wie als würde sich um eine reale Miniatur der Kirche handeln. Man kommt aus dem Staunen kaum heraus. Was ist Realität? Was ist Einbildung? Was ist Projektion? Als Tobias Langlotz sein Handy über das 2-dimensionale Foto der Stadt Wien hält, reckt sich der Stephansdom dem Betrachter wie aus einem Klappbilderbuch entgegen. Dreidimensional. Ein kleines, rot illuminiertes Kunstwerk mit allen markanten Details. Der Betrachter schwebt sozusagen über dem gesuchten Objekt. Eine kleine Reise zu einem unerreichbaren Ort. Alle bildliche Information scheint gleichsam in der Luft zu schweben. Irgendwo an einem geheimen Ort, den man wohl in der Realität nicht findet, auch wenn man noch so lange danach sucht.